Phänomenales. Grundlagen einer Position-Ellen-Aufstellung. Die prinzipielle Sache, um die es Schneider bei der Erstellung seiner Werkschau geht, ist folgende. Er versucht es, bei der Beschreibung jener ihm vorgegebenen Dinge diese in ihrer eigentlichen, also der trivialen Form darzustellen. Dabei hat seine heutige Basis für dieses Dasein in gültiger Weise von ihm aufgebaut werden können. Mit dieser kommt er jetzt schon ganz gut klar. Sie bildet auch einen weitläufig begehbaren Bereich seines Fundus aus. Eine solche Basis sein eigen nennen zu können, das wird von Wert für das weitere Arbeiten an diesen künstlerischen Dingen sein. Schneider hat dadurch manchen Vorteil für sich erwirken können. Alles ihm selbst zur Aufgabe gestellte und von ihm zu erreichende soll in einfacher Weise gegeben sein oder es würde eben gerade nicht existieren. Nach dieser Maxime sollen die eigentlichen Werke von Schneider gebildet werden. Manches leitet er davon ab, was er in seinem Fundus aufbewahrt und sich für die kommenden Zeiten erhält. Um das für sich selbst gut einzurichten, gelte es nichts Eigentliches vom bisher Erreichten wieder aufzugeben. Man bestehe mit dem, was man ist, hat und kann. Ein dazu benötigtes Werkschaffen leiste man eben einfach selbst, um auch etwas eignen zu können. Das betrachtet er als den eigentlichen Vorgang einer Bewährung von sich selbst. Diesen führt er gerne durch. Es ist damit ein Prozess der Menschwerdung für ihn verbunden, welchen er selbst favorisiert und nun endlich ableisten kann. Während seiner Lebenszeit ist es ihm zusehends etwas wichtiger geworden, das endlich zu tun. Menschlichkeit hat für Schneider einen hohen Stellenwert. Diese ist im Grunde so hoch bei ihm angesiedelt, dass er ihr zuweilen die eigene Begabung und die Förderlichkeit seines Tuns nachzuordnen gewillt ist. An dieser Sache hat er sich stets etwas orientiert, weil diese eine solche Wertigkeit für ihn besitzt.